Aufgabe 13. Aydin, guten Tag. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Sarah. Ich rufe wegen des Angebots bei Fixmix an. Ich habe Interesse an Ihrem kleinen Schreibtisch. Ist er noch zu haben? Ach ja, natürlich. Mein schöner kleiner Schreibtisch. Ja, er ist noch da. Sehr gut, da habe ich ja Glück gehabt. In der Anzeige steht, dass er sehr geräumige Ablagefächer hat. Aber auf dem Foto sieht man nicht genau, ob das untere Fach groß genug für Ordner ist. Ja, obwohl der Schreibtisch klein ist, bietet das untere Fach ausreichend Platz für 4 große Ordner. Wie gut, dann hat er ausreichend Stauraum für meine Unterlagen. Und können Sie mir noch sagen, ob der abgebildete Aufsatz im Preis inbegriffen ist? Oh nein, der Aufsatz und die weitere Dekoration sind leider nicht zu verkaufen. Aber die graue Auflage kann ich Ihnen ohne Aufpreis dazugeben. Oh, das wäre schon mal gut. Sie schreiben außerdem, dass der Tisch 100 Euro kostet. Kann man vielleicht noch etwas am Preis machen? Wenn Sie den Tisch bis morgen abholen können, dann kann ich Ihnen einen Rabatt geben. 90 Euro, was meinen Sie? Das klingt ausgezeichnet. Ich bin einverstanden. Ich könnte morgen früh vorbeikommen. Ab wie viel Uhr würde es Ihnen passen? Am besten kommen Sie um 10 Uhr vorbei. Ich gebe Ihnen gleich die genaue Adresse.